Seit dem Zwischenfall auf der Kreuzung gab es in Eulenberg eine ganze Woche lang jeden Mittag zwischen 12 und 1 große Aufregung. Um diese Zeit tauchte immer wieder an den verschiedensten Stellen des Städtchens eine schwarze Gestalt auf und erschreckte die Leute. Hier, frischer Fisch! Heute ganz frische Am Dienstag erschien sie zwischen den Verkaufsbuden auf dem Grünen Markt. Und die Marktfrauen, sonst bestimmt nicht gerade zimperlich, liefen nach allen Himmelsrichtungen auseinander. Am Mittwoch besuchte die schwarze Gestalt den goldenen Löwen und jagte den Mittagsgästen, dem Löwenwirt und dem Personal einen heillosen Schrecken ein. Am Donnerstag wurde das schwarze Phantom mit den weißen Augen im städtischen Gaswerk gesichtet. Am Freitag verursachte der schwarze Unbekannte auf dem Schulhof der Eulenbergschule unter den Schülern, die dort gerade turnten, ein unbeschreibliches Durcheinander. Es gab keinen Tag in der ganzen Woche, an dem die geheimnisvolle schwarze Gestalt nicht irgendwo auftauchte. Im Eulenberger Stadtanzeiger erschienen immer längere und immer empörtere Artikel, in denen mit aller Schärfe danach gefragt wurde, wie lange es sich die Stadtverwaltung noch leisten wolle, diesen besorgniserregenden Umtrieben tatenlos zuzusehen. Der Bürgermeister berief den Stadtrat zu einer Sondersitzung ein. Der Leiter der Stadtpolizei überlegte mit seinen Beamten bei Tag und Nacht, wie man den schwarzen Unbekannten am besten fangen könnte. Aber leider erfolglos. Niemand im ganzen Städtchen wusste für die täglichen Zwischenfälle eine Erklärung. Nicht einmal der Kriminaloberwachtmeister Holzinger, der doch dafür bekannt war, dass er selbst aller geheimsten Geheimnissen innerhalb kürzester Zeit auf den Grund kam. Aber wir wissen, dass die Sache in Wirklichkeit ganz einfach war. Das kleine Gespenst erwachte seit neuestem nie mehr um Mitternacht, sondern immer um 12 Uhr mittags. Es hatte sich in dem Gewirr der unterirdischen Gänge so gründlich verirrt, dass es den Rückweg zum Burgbrunnen nicht mehr fand. Seitdem versucht es sein Glück bei jedem der zahlreichen Ausstiege, die aus den unterirdischen Gängen ins Freie führten. Es hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, irgendwann doch wieder auf der Burg zu landen. Ach, das Herumwandern macht mir gar nichts aus, wenn ich so ein bisschen im Städtchen herumkomme. Schade nur, dass die Leute gleich immer vor mir ausreißen. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich schwarz bin. Als ich noch weiß war, muss ich bedeutend harmloser ausgesehen haben als jetzt. Vielleicht war ich aber auch durchsichtig. Manchmal bekam das kleine Gespenst Heimweh nach dem Dachboden und seiner Truhe aus Eichenholz. Dann wurde es richtig traurig bei dem Gedanken, dass es in Zukunft nur noch bei Tageslicht geistern sollte und nie mehr um Mitternacht. Bei Vollmond war es sehr schön auf dem Eulenstein. Immer wieder stelle ich mir die Frage, was denn zum Kuckuck eigentlich mit mir passiert ist. Kann man denn als Nachtgespenst so einfach zu einem Tagesgespenst werden? Und wenn ja, woran liegt es wohl, dass ich eines geworden bin? So etwas kann doch nicht ohne Grund passieren. Es muss eine Ursache geben. Aber ich fürchte, die Ursache werde ich nie erfahren. Und wenn sie mir jemand sagen könnte, was hätte ich schon davon? Ich muss eben sehen, dass ich mit meinem Schicksal fertig werde. Ja, muss ich wohl. Mir bleibt doch gar nichts anderes übrig.